Die Entwicklungsstufen. Stufe 1, Tyrannei und Selbstgefälligkeit. Stufe 2, Ehrgeiz, Machthunger, Rechthaberei. Stufe 3, gesunder Ehrgeiz, Überzeugungskraft, natürliche Autorität. Stufe 4, Ausstrahlung, Charisma, Schöpferkraft, Lebensfreude und Großmut. Stufe 5, Authentizität, Eigenverantwortung, Leuchten aus sich heraus. Stufe 6, Herzensgüte, der große liebevolle Vater in uns, das höchste Schöpferpotenzial. Und Stufe 7, eins mit allem, ganz in der Mitte ankommen. Die Qualitäten der Sonne leuchten wahrscheinlich jedem ein. Licht, Zentrum, Strahlen, Sichtbarkeit und Führung. Wie immer können wir sie aus einer inneren und einer äußeren Perspektive heraus betrachten. Wie gesagt, dieses Buch beruht auf der gewagten These, dass du nicht nur ein Fleischklöpfchen bist. Was dich so besonders macht, ist dein Bewusstsein. Das Kostbarste, worüber du in diesem Leben verfügst, ist deine Aufmerksamkeit. Diese richtet dein Bewusstsein aus und dein gesamtes Leben folgt dann deinem Fokus. Bildhaft gesprochen, die Themen, mit denen du dich überwiegend beschäftigst, werden zur Sonne, zum Zentrum deines Universums. So wie die physische Sonne unserem Planetensystem auf seinen Bahnen hält, so besitzt dein Geist eine Gravitationskraft, an der sich deine Gedanken, Gefühle, Beziehungen einfach alles ausrichtet. Menschen ohne ein eigenes klares Gravitationszentrum werden zum Spielball fremder Universen. Wenn du nicht weißt, wer du bist und was du wirklich, wirklich willst, dann werden andere Sonnen, zum Beispiel deine dominanten Mitmenschen, die Medien, vielleicht ein Guru, deine Aufmerksamkeit binden. Deshalb gibt es keinen größeren Reichtum als einen hellen, in seiner Mitte ruhenden Geist. Verlierst du das Zentrum, die Sonne im Innern, stellt sich auch Chaos im Außen ein. Es geht heutzutage vielen Menschen so, denn unsere Gesellschaft ermutigt uns wahrlich nicht, von innen nach außen zu leben, sondern stellt viele Versuchungen bereit, die uns von der eigenen Sonne weglocken. Informationsüberflutungen, der ständige Vergleich mit anderen, Leistungsdruck, viele falsche Sonnen, zum Beispiel die sogenannten Stars, die aber überhaupt keine eigene innere Substanz haben, all das irritiert und verschüttet den Zugang zu unserem inneren Licht. Viele Menschen haben ihr Zentrum verloren und irren wie herrenlose Planeten durch ihr eigenes Universum. Was wir alle vom Sonnenprinzip lernen können, ist die Kultivierung eines zentrierten und klar ausgerichteten Geistes. Auch wenn du eher introvertiert und leise bist, trägst du eine Sonne des Bewusstseins in dir. Wir sind auf der einen Seite physische, durch unseren Körper, Zeit und Raum begrenzte Wesen. Doch wir verfügen auch über eine innere Quelle von Licht. Die Mystiker aller Zeiten nannten es den göttlichen Funken, Atman, Sat-Chit-Ananda oder unsere Buddha-Natur. Doch du musst dafür nicht an Gott glauben. Denn jeder Mensch erlebt immer wieder glückselige Augenblicke, in denen ihm ein inneres Licht aufgeht. Der Anblick eines neugeborenen Kindes, die Farben eines Sonnenuntergangs, die Klänge einer Symphonie, eine tiefe Meditation oder die Augen des Geliebten. Ohne es auch nur annähernd erklären zu können, dehnt sich in solchen magischen Augenblicken unser Bewusstsein über alle uns bekannten Grenzen hinweg aus. Vielleicht nur eine Zehntelsekunde gibt es kein kleines Ich, keine Trennung, keine Angst. Alle alltäglichen Grenzen, alle ermüdenden Probleme existieren nicht mehr. Nur noch süße, stille, nährende Ekstase und diese innere Quelle des Lichts. Ahnst du, wovon ich gerade spreche? Vielleicht ist deine Sonne in letzter Zeit unter Zweifeln, Hektik oder Depressionen verschütt gegangen, doch sie ist immer da. Genau wie der Himmel sich manchmal voller Regenwolken verdüstert und dennoch strahlt dahinter immer unsere Sonne. Viele meiner Klienten versuchen, sich ihr inneres Licht regelrecht zu erkämpfen, zum Beispiel durch zwanghaft positives Denken. Doch du musst nichts dafür tun, außer zu lernen, nicht gegen die emotionalen und mentalen Wolken zu kämpfen und dich in dich selbst hinein zu entspannen. Wenn du den Zugang zu deiner inneren Sonne findest, dann leuchtest du aus dir heraus, ganz natürlich, ohne Anstrengung. Da dieses Strahlen aus einer Quelle echten Bewusstseins kommt, ist es für andere bewusste Menschen, zum Beispiel deine Mitmenschen, attraktiv. Leuchtendes Bewusstsein fasziniert uns sofort. Es zieht uns an. Im Gegensatz zu selbsternannten Lichtarbeitern, die zwar gern sonnige Worte und Konzepte in den Mund nehmen, doch allzu oft ihren unerlösten Schatten unter einem Schein heiligen Mäntelchen verbergen. Das erklärt auch den Unterschied zwischen einer natürlichen und einer erzwungenen Autorität. Menschen, die ihr inneres Licht gefunden haben oder besser von ihrem Licht gefunden wurden, die strahlen eine natürliche Autorität aus, der wir uns nicht entziehen können und auch gar nicht wollen. In meinen Marketing-Seminaren ist es mir deshalb besonders wichtig, meine Klienten für eine typische Falle beim Aufbau eines Geschäfts zu sensibilisieren. Aus Ungeduld oder ökonomischem Druck heraus wollen wir gerne etwas darstellen, was wir noch nicht sind. Wir nutzen dann die Tricksterkräfte, merkurische Kommunikation, um einen falschen Schein aufzubauen. Kurzfristig funktioniert dies leider häufig erschreckend gut. Ehrlich, es gibt Momente, da zweifle ich an den Zukunftschancen der Menschheit, wenn ich sehe, von welchen falschen Sonnen sich die Masse immer noch gern bescheißen lässt. Viele in sich vollkommen hohle Medieninszenierungen wirken wie riesige hypnotische Sonnen, die die Strahlen unseres Bewusstseins von unserem eigenen Zentrum abziehen. Gebannt starren wir dann in das falsche Neonlicht und vergessen dabei, unser eigenes Licht zu leben. Wenn du siehst, dass diese billigen Tricks tatsächlich funktionieren, dann bist du als selbstständiger Unternehmer eventuell versucht, auch auf schnelle Versprechungen zu setzen, anstatt langfristig echte Substanz aufzubauen. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mir einige Audioaufzeichnungen aus meinen frühen Jahren als Seminarleiter aufgehoben. Wenn ich einmal wieder eine Portion Demut brauche, dann ziehe ich mir die rein. Mit einer Mischung aus Charme und Humor höre ich dann diesem jungen Mann dabei zu, wie er krampfhaft versucht, eine Sonne zu sein, die er einfach nicht ist. Ich war damals so ungeduldig. Und ich habe versucht, die Sonnen in meiner Umgebung, also meine Lehrer und Vorbilder, zu kopieren. Und ich fürchtete mich, unerkannt unterzugehen, wenn ich nicht irgendetwas Besonderes darstelle. Heute weiß ich, dass in jedem von uns ein besonderes Licht leuchtet. Doch wir können es nur entdecken, wenn wir uns gestatten, auf jeden Schein zu verzichten und einfach zu sein.